Sicher ist euch auch schon aufgefallen, dass es Tage gibt, an denen Erwachsene recht nervös sind. Da ist's am besten, man kommt ihnen nicht in die Quere. Und wenn man ihnen doch in die Quere kommt, du lieber Schreck, dann wird das Donnerwetter gleich doppelt so groß wie sonst. Der Meister Eder ist ein herzensguter, gemütlicher alter Handwerker. Aber auch bei ihm kommt es vor, dass ihm was an den Nerven zerrt. Also, da war vor etlichen Tagen eine Kundin da, die einen großen Schrank in ganz genauen Maßen bestellt hatte. Und die sagte: Werden Sie auch bestimmt bis zum Donnerstag fertig, Herr Eder? Ja, freilich, freilich. Ja, ja. Wenn ich was versprich, dann halte ich's auch. Ja, ja. Sind Sie mir nicht böse, wenn ich nachfrage, aber Sie wissen, es ist nicht wegen mir, sondern wegen dem Transport. Ja, ja, freilich. Ja, ich weiß schon. Ja, ja. Wenn der Schrank nämlich nicht am Donnerstag mit meinen anderen Sachen verladen werden kann, dann muss ich ihn extra transportieren lassen. Oh. Und das kostet mich dann mindestens ein Hunderter mehr. Was, ein Hunderter? Ja, ja, ich verstehe schon. Der Termin ist zwar ein bisschen knapp, aber das kriegen wir schon hin. Ich weiß schon, dass ich mich auf Sie verlassen kann. Ja, ja. Sie sind einer vom alten Schlag. Ja, ja. Also dann, ja. Am Donnerstag um 5 kommt der Spediteur. Ist gut, um 5 ist der Schrank nachher fertig. Ja, ja. Dankeschön. Dankeschön, Helter. Der Termin war wirklich knapp. Und am Donnerstag fing der Meister Eder schon um 6:30 in der Früh zu arbeiten an, damit er ja bestimmt fertig würde. Der Pumuckl war unglaublich brav, verschleppte und verlegte nichts, hüpfte dem Meister Eder auch nicht unnötig zwischen den Beinen herum, und so wäre alles wunderbar gegangen, wenn nicht Maschinen bzw. deren Motoren manchmal auch ihre Mucken hätten. Es war so um 9 Uhr herum. Der Pumuckl saß in seiner Schaukel und sang vor sich hin, als die Maschine plötzlich streikte. Wie im Gott will, rest der Kopf dabei sind, die Schicht in die Bohnen, war auf richtig Ralala. Herrschaftszeiten, was ist jetzt los? Die Knackbuch Sicherung mit der Nasskat. Und gibt noch ein Stückchen mit Ralala. Die Sicherungen sind in Ordnung. Es geht mir gerade noch, ob das der Maschine ist, was fällt. Pumuckl, jetzt hör mit der Singerei auf, da wird man ja ganz narrisch. Nein, nein, nein, nein, vom Singen wird man nicht narrisch, sondern vom Singen wird man lustig. Was? Also ich beginne noch mal mit dem Anfang. Na, du beginnst gar nicht. Was du da an der Maschine oder was ist deine da? Eine Maschine habe ich überhaupt nicht angeguckt. Die ist mir ja viel zu laut und zu langweilig und zu, was weiß ich. Himmel, Herrschaft, Donner, bitte. Wo ist denn mein Schraubenzieher? Im Werkzeugkasten. Ja, aber da habe ich gerade nachgeschaut, da ist er nicht. Da hast du nicht nachgeschaut. Seh's bis daher, dass dort ein Schraubenzieher steckt. Jawohl, das sehe ich nämlich ganz genau. Da steckt der. So. Ja, vielleicht ist bloß der Schraubenlocker. Vielleicht finde ich den Fehler. Ja, darf ich jetzt wieder singen? Also ganz leise, vielleicht so. Schlaf, geht ein Schlaf. Geh hier rauf, ich hab das doch gesagt. Das macht mich nervös. Ja, aber Schlaflieder können doch gar nicht nervös machen. Sonst könnte ja überhaupt keiner drauf schlafen. Also nochmal. Schlaf, geht ein Schlaf. Au! Die Mutter. Gott, wegen deiner blöden Singerei habe ich jetzt einen elektrischen Schlag gekriegt. Ja, aber ich hab doch gar nichts Elektrisches gesungen. Ich hab doch nur. Aber ich hab den elektrischen Hauptschalter nicht abgeschaltet gehabt. Wo ist denn jetzt wieder der Schraubenzieher? In deiner Tasche. Schlaf, ach so, ja. Kind, ja. Ja, vielleicht ist das. Ja, probieren wir es noch einmal. Der Kuckuck soll die Maschine holen. Was soll denn ein Kuckuck mit so einer Maschine? Nix. Ja, also warum soll er sie dann holen? Geh jetzt her doch endlich mit deiner ewigen Fragerei auf. Ich hab was anderes zu denken. Weißt du, da bleibt mir jetzt nichts anderes übrig, als dass ich da jemand anrufe. Jemand von der Firma, wird der gleich heißen? Schrader hat der geheißen, ja. Pumuckl, geh von der Maschine weg, sag ich. Ich hab doch bloß geguckt, wie vielleicht sieht ein Kobold mehr als ein Mensch. Ja, wenn ich nichts sehe, siehst doch du erst recht. Wer weiß. Nein, geh weg da. Setz dich in deine Schaukel und mach von mir aus ein Gedicht, aber tanz nicht da rum. Wo ist denn das Telefonbuch? Was tust du, Telefonbuch? Ich habe nichts. Du hast. Was hab ich? Du hast es auf den Bretterstapel gelegt, jawohl. Ah ja, stimmt. Ja, der Pumuckl ist nämlich brav, nur damit du es weißt. Er ist an gar nichts schuld, nur du. Du bist voller Ungeduld. Ui, gar nichts schuld, voll Ungeduld. Das reimt sich und was sich reimt, ja, stimmt ja, immer. Ist schon recht, entschuldige. Stimmt immer, immer. Schrader. Pumuckl ist an gar nichts schuld, du bist voller Ungeduld. Suchst überall, was nicht versteckt. Geh bisschen her jetzt auf, ich muss telefonieren. 37, 66. Suchst überall, was nicht versteckt, bist du selbst, der sich stets neckt. Das ist gut, das kann man und verkaufen, so gut es geht. Ich habe die Telefonnummer wieder vergessen. Bist du selbst, der sich stets neckt? Was soll es geben, habe ich gesagt. Du hast aber auch gesagt, dass ich mich in die Schaukel setzen soll und dichten, jawohl. Aber nicht jetzt. Also, was habe ich gesagt? 37, sei statt. 37, 66 und 27. Wann dann? Überhaupt nicht. Na gut. Ja, hier ist Eder. Herr Schrader, ich habe eine große Bitte. Könnten Sie nicht gleich rüberkommen? Ich bin in einer furchtbaren Verlegenheit, weil ich... Der Meister Eder konnte den Herrn Schrader tatsächlich überreden, gleich zu kommen. Er wollte schon aufatmen und besserer Laune werden, aber der Herr Schrader ist einer der Handwerker, dem nichts so sehr verhasst ist wie eine schnelle Bewegung. Ja, also, wo fehlt's denn? Die Maschine ist plötzlich stehen geblieben. Mittendrin. Ja, mei, das ist ein altes Modell, wissen Sie. Ja, ja, schon, aber ich muss um 5 Uhr fertig sein mit einer wichtigen Reparatur, verstehen Sie? Da brauchen Sie eine neue Maschine. So alte Motoren reparieren, das lohnt sich nicht. Ja, aber ich kann da jetzt keine neue Maschine herzaubern. Schon, aber gell, das alte Zeug, das repariert sich nicht so leicht. Aber schauen Sie es doch erst einmal an. Schon. Also gut, dann probieren wir es halt. Nehmen wir es halt einmal auseinander. Wo ist denn jetzt der Schraubenzieher? Ich hab mir noch gerade gegeben. Ist wahr? Nicht sowas. Wo hab ich den dann hingekriegt? Herrschaftszeiten, das geht mir jetzt gerade noch ab. Sie, deswegen brauchen Sie mich nicht so anfangen, gell? Na, da ist er ja. Also, oh mein, ist das ein altes Modell. Wie hat denn jetzt das wieder passieren können? Pumuckl, sagt er, wenn das jetzt nicht aufhört. Jetzt ist die Schrauben weg. Na, sofort die Schrauben her, sag ich dir. Wie reden Sie denn mit mir, Herr Eder? Ich habe ja Sie gar nicht gemeint. Ja, wen denn sonst? Ist ja sonst keiner da. Herr Schrader, glauben Sie mir's. Da ist ja ein Schraum. Nein, mir fehlt noch eine. Ja, Himmel, Birnbaum und Holachschlauen, wenn das jetzt nicht gleich aufhört, dann kannst du was erleben. Erstens sind wir nicht per Du, Herr Eder, gell? Und zweitens kann nicht ich was erleben, sondern Sie. Reparieren Sie sich doch, Ihr Klump selber. Herr Schrader, um Himmels Willen, bleibst doch da. Ich brauch die Maschine. Ich hab mit jemand ganz anderen geredet. Nein, der Ton gefällt mir nicht, wissen Sie? Das habe ich nicht notwendig, dass ich mich anschreien lasse. Bleibst doch da. Es war doch ganz anders gemeint. Ich bin furchtbar nervös, wissen Sie? Ich auch. Was fehlt denn der Maschine? Das kann man nicht so schnell sagen. Und so schnell, wie Sie es wollen, kann man es auch nicht reparieren. Tut mir leid. Da müssen Sie sich schon einen anderen holen. Einen, der sich anschreien lässt. Ja, aber was soll ich denn jetzt machen? Eine neue Maschine kaufen. Aber wenn ich doch das jetzt nicht kann. Ich brauch die Maschine. Verstehen Sie es mit Ihnen nicht? Ich muss um 5 Uhr fertig sein. Das ist Ihr Sache. Da kann man nichts machen. Entschuldigen Sie schon. Aber sowas schreibt mich der da an. Aber Herr Schrader, bleibst doch da. Nein, ich gehe jetzt. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Das ist zum Ausverhaut von Pumuckl. Ja! Eins sag ich dir. Wenn du heute noch ein einziges Mal was verlegst, du, dann kracht's ja so, dass... Ich hab überhaupt nichts verlegt. Ich war die ganze Zeit hier in der Schaukel. Geh zu, red nicht. Ich kenn dich doch. Wenn du nicht dauernd die Schrauben versteckt hättest, dann wäre der ganze Krach nicht passiert. Hab aber überhaupt nichts versteckt. Das war der dumme Mensch selber. Ich habe die zweite Strophe von dem Gedicht gemacht. Und du hast mich angebrüllt, dass ich jetzt meinen schönen Reim vergessen habe. Jawohl. Was mache ich jetzt? Was mache ich denn jetzt? Geht dir, ohne dass überhaupt was geschehen ist? Und ich finde jetzt meinen Reim nicht mehr. Geh jetzt her mit dem blöden Reim auf. Was das schon ist. Ein Reim ist ein Reim. Na, sucht er einen neuen. Und besser als Leim. Zum Glück geht's ein neuen Mechaniker her. 100 Mark Transportkosten stehen auf dem Spiel und der Kundschaft verliere ich auch noch. Und alles nur, weil ich einen Kobold hab. Nein. Alles nur, weil du eine alte Maschine hast und weil du schreist ohne Grund. Ich mag dich überhaupt nicht mehr. Ich mag dich überhaupt nicht mehr. Ich lege mich jetzt ins Bett, ziehe die Decke über den Kopf und wünsche mich weit, weit weg von dir. Jawohl, am liebsten würde ich auswandern. Jawohl. Ja, bleib jetzt unter der Decke. Wäre gut sei. Und nicht mal ein Gedicht mache ich mehr. Da ist doch noch ein anderer Mechaniker, auch nicht weit weg. Nicht der muss her. Und wenn ich als Gegenleistung gratis einen zweiten Schrank machen muss, das ist mir jetzt wurscht. Der Meister Eder brachte es tatsächlich fertig, dass innerhalb kurzer Zeit ein anderer Mechaniker kam. Und der Pumuckl brachte es tatsächlich fertig, unter der Bettdecke zu bleiben. Und der Mechaniker brachte tatsächlich die Maschine wieder in Gang. Also, Herr Eder, ich habe getan, was möglich war. Ich meine, für die Arbeit wird schon ergehen, ja. Aber nachher muss da ein neuer Motor rein. Also, da hilft alles nichts. Ja. Aber wissen Sie, mir ist jetzt das Wichtigste, dass ich mit dem Auftrag heute noch fertig wäre. Ich bin ja so froh, dass Sie mir das gemacht haben. Gell? Und wenn Sie mal irgendwas brauchen, dann stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. Ist ja gut. Ja, dass die Maschine geht, das hängt fein nur an einem Faden. An einem Faden? Also, ich meine, vorsichtig einschalten und ja nicht zerren und reise dran. Und so wenig wie möglich erschüttern. Ach so wenig wie möglich. Schauen Sie so, ganz langsam laufen lassen. No, was ist jetzt? Ach so, den elektrischen Hauptschalter, den müssen Sie schon zuerst einschalten. Ja. Ich weiß, das haben wir ja keinen Strom. Ja. Also, ganz langsam so und ganz langsam abschalten. Ja, ganz langsam, ja. Also ich bin Ihnen so dankbar, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie. Ja, hoffen wir, dass die Maschine durchhält. Ja, ich werde die Maschine wie ein rohes Ei behandeln, darauf können Sie sich verlassen. Und was macht's denn jetzt? Ja, mei, stund halt, sagen wir 18 Mark. 18, jetzt passen Sie auf, da schauen Sie her. So. So, und ja, für den Rest, da kaufen Sie eine Zigaretten oder eine Brotzeit, was also wollen, gell? Also, das brauchst du nicht, Herr Eder. Ja. Dankeschön. Also, auf Wiedersehen. Und wenn es wirklich nötig sein sollte, dann komme ich noch mal schnell rüber, ja, gell? Ja, ist schon recht. Ja, hoffen wir, dass ich Sie nicht mehr brauche, gell? Also, auf Wiedersehen. Und noch mal Dankeschön, gell? Mein, bin ich froh. Darauf muss ich jetzt direkt eine Erleichterungszigaretten rauchen. Aber die Schachtel ist leer. Du Pumuckl, ich geh bloß schnell in die Wohnung rauf und hol mir Zigaretten, gell? Stell mir da herin nix an, vor allem kommen wir ja nicht an die Maschine hin. Ich komme nirgends mehr hin, denn ich schlafe. Ich schlafe, bis der Schrank abtransportiert. Ja, das wird das Gescheiteste sein. Ist das heiß, unter einer Bettdecke beleidigt zu sein. Und ich bin sehr beleidigt, jawohl. Ich mag nicht einmal mehr ein Gedicht machen, so beleidigt bin ich höchstens ein sehr beleidigtes Gedicht. Jawohl, das könnte ich machen. Bin beleidigt, leidigt, alles meidigt. Red kein Wort mehr, keines. Bin so stumm wie Steines. So, ja, das ist das beleidigste Gedicht, das je ein Nachfahre der Klabautermänner gemacht hat. Und die dumme Maschine, die schaue ich nicht einmal an. Die verträgt vielleicht sogar das Anschauen nicht. So alt ist die, jawohl. Ich schaue lieber die Wand an. Die hat wenigstens keine alten, lockeren Schrauben. Jawohl. Der Meister Eder kommt schnell wieder unter die Decke. So, Dalli, ja, jetzt kann es weitergehen. Naja, nur 4 Stunden, das kriege ich schon noch hin. Also, langsam einschalten. Was ist jetzt? Die rührt sich ja gar nicht. Ach so, zuerst der elektrische Hauptschalter. Ja, bin ich denn schon ganz blöd. Hoppla, nicht so schnell. Was ist jetzt? Ja, Himmel, Donnerwetter, was ist denn jetzt? Jetzt wäre ich verrückt. Gerade ist die doch noch gegangen. Pumuckl, bist du in meiner Abwesenheit an die Maschine gekommen? Pumuckl, sag's gleich sonst. Wenn ich dir sage, dass ich überhaupt nicht da bin. Komm sofort unter der Decke raus. Nein! Du, ich sperre dich mitsamt dein Bett in die Schubladen. Und da bleibst so lang drin, bis du sagst, was du angestellt hast. Nein, du sperrst mich weder mit noch ohne Bett ein. Ich habe nichts getan. Ich habe deine Maschine nicht mal angeschaut. Mach mich nicht rasend mit deiner Hupferei. Was hast du gemacht? Nichts. Du machst mich jetzt rasend. Hin und her rasend. Du, jawohl. Du, ich lass mir das alles von dir nicht mehr länger gefallen. So. Ich schmeiß dich raus und sperr zu und ich mach das nicht mehr länger mit. Ich mach das auch nicht mehr länger mit. Ich wandere aus, jawohl. Du, wenn da herin jemand schreit, dann schrei ich. An welcher Schraube hast du denn jetzt gedreht? An keiner. Sofort verlass du meine Werkstatt. Auf der Stelle gehst du raus, sonst passiert was. Was du für böse Augen hast, was du für ein böser Meister Eder bist, mit kleinen Naus, bösen Sogi. Augen. Naus! Ja. Zum Kuckuck mit alle Kobolde. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als dass ich den Mechaniker noch einmal anrufe. Ja? Ja, hier ist noch einmal Eder. Sie, die Maschine geht schon wieder nicht. Ich habe eingeschaltet und schon war's wieder aus. Ha, das gibt's doch nicht. Ja, da, wenn ich's Ihnen sag, ich habe überhaupt noch nicht gearbeitet damit. Haben Sie nachgeschaut, ob's nicht Ihre Sicherung rausgehaut hat? Nein, das habe ich noch nicht. Ha, schauen Sie doch schnell nach. Mhm. Das kann sein, dass das viele Hin- und Herschalten der Sicherung zu viel geworden ist. Sie aber vergessen Sie nicht, den Hauptschalter zuerst abzudrehen. Aha, erst den Hauptschalter. Ja, ja, Moment. Bleiben Sie ein bisschen am Apparat. Gell, ja. Moment, ja. Pfeigrot, die Sicherung ist heraus. Tissi. Sie? Ja. Sie haben recht, die Sicherung war's. Ja, dass ich daran nicht gedacht habe, ja, wissen Sie, bin ganz durcheinander. Vorhin habe ich schon zuerst die Maschine und nachher erst den Hauptschalter eingeschaltet. Aha, hat die Sicherung rausgehauen. Ah, deswegen, aha. Ja, also dann entschuldigen Sie bitte schön, aber okay, wenn's pressiert, dann hilft immer alles zusammen, nicht? Ja, ist schon gut. Ja. Nur nicht nervös werden. Ja, nicht nervös, ja. Also dann, Dankeschön, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen. Jetzt wandere ich aus. Koboldsgesetz hin oder her. Ich wandere aus. Und wenn ich auch nie das Meer finde und sterben muss, weil ich das Meer nicht finden kann und mit keinem Menschen mehr reden kann, nie mehr mit einem Menschen reden, nie mehr sichtbar werde. Oh. Und ich hab doch gar nichts getan. Ich hab in meinem Leben noch nie nichts, nichtseres getan. Oh, weit, weit weg werde ich gehen und nie mehr Schokolade essen und nie mehr Wurst essen, weil Unsichtbare ja gar nichts essen. Ich bleibe doch jetzt für immer unsichtbar, weil mich kein einziger Meister jeder mehr anschaut. Sichtbar werden war doch zwischendurch so schön. Und Wurst essen. Und Schokolade essen. Oh, okay. So, ich hol mich jetzt noch ein Stück Wurst aus der Küche und nehme es als Andenken. Oh, okay. Nein, ich höre nichts mehr. Ich gehe fort. Endgültig fort. Pumuckl, wo bist denn? Pumuckl, du warst gar nicht schuld. Ich selber war der Depp. Zu spät. Der Pumuckl verschwindet für immer. Pumuckl, ich hör dich doch schnaufen, komm. Pumuckl, es tut mir wirklich leid. Soll ich vielleicht noch ein allereinzigstes Mal sichtbar werden? Schau. Ein allereinzigstes Mal. Ja, ich hab nicht viel Zeit, aber jetzt komm wieder in die Werkstatt. Vielleicht sollte ich auch noch ein Stück Hobelspäne als Andenken mitnehmen. Du, die Sicherung hat's rausgehauen gehabt. Ich habe keine Sicherung hinausgehaut. Ach, da sitzt er ja unter meinem Bett. Jawohl. Pumuckl, jetzt bitteschön, sei mir nicht böse. Ich wandere aus. Ein Stück Wurst und ein Stück Hobelspäne nehme ich als Andenken mit. Du darfst mir das Stück Wurst herunterschneiden. Pumuckl, jeder Mensch kann einmal irren. Jeder Kobold kann einmal brav sein, aber das glaubt ja dieser jeder Mensch nicht. Doch, ich glaub's. Du warst sehr brav und ich war... Sehr, sehr böse. Man sollte dich in eine Schublade sperren. Ja. Wenn ich doch da nicht reinpasse, Pumuckl. Dann muss man dich eben in einen Schrank sperren. Ja. Da kannst du dann dich drin herum austoben und ich lasse dich erst wieder heraus, wenn du vernünftig bist. Ja, aber zuerst muss ich den Schrank fertig machen. Ja, und dann sperre ich dich hinein. Nein, nicht in den, sonst wäre ich um 5 Uhr abtransportiert. Das wäre doch auch nichts, oder? Nö, ich weiß nicht recht. Also ich meine, ich weiß ja auch nicht, ob ich nicht doch noch auswandere. Also ich meine, so raus, einfach so ganz, ganz weit, weit weg von ja, dir. Ja, das überlegst du noch. Ne? Ja, das überlege ich mir und sehr jetzt gut. Jetzt kommst du mit in die Werkstatt und da kriegst du einen Schokolade und ich arbeite weiter. Ja? Und du tobst nicht mehr. Nein. Und du lässt deinen Zorn nicht mehr an dem unschuldigen kleinen, ganz braven Pumuckl aus. Und du bist wieder vernünftig. Ja, ganz vernünftig, ja. Gut. Dann werde ich mich jetzt in meine Schaukel setzen und nachdenken, ob ich geneigt bin, da zu bleiben. Komm, gehen wir in die Werkstatt. Ja, ja, es wird eine höchste Zeit. Aber komm nicht so langsam. Mir pressiert sie. Das Tempo bestimme ich. Ja, nein, ich muss ja die Zeit wieder einholen. Tja, wird ja abgeholt, der Schrank. Also, jetzt komm, komm, so. So, Dali. Und jetzt schalte ich ganz vorsichtig, ja, vorsichtig die Maschine. Vorsichtig, die Maschine einschalten, vorsichtig. Ja, was ist jetzt? Ja, Himmel, Donner, wie bitte? Jetzt habe ich doch eine neue Sicherung, ne? Das ist doch zum... Zum was? Du hörst doch, dass die Maschine nicht geht. Ne? Das höre ich, aber ich höre auch, dass du wieder unvernünftig wirst. Ja, aber da muss einem doch der Kragen platzen. Das muss überhaupt nicht. Ein geplatzter Kragen hat noch nie eine Maschine in Gang gebracht, aber ein elektrischer Hauptschalter, den hast du nämlich vergessen, zuerst einzuschalten. Egal, ja. Halt! Zuerst die Maschine wieder ausschalten, dann den Hauptschalter einschalten. Ja, ja, stimmt. Danke schön. Ich bin schon so konfus, dass ich alle Handgriffe durcheinander bringe, wie wenn ich noch nie mit so einer Maschine was zu tun gehabt hätte. Alt wäre ich und blöd auch noch. Das macht nichts. Dafür bleibe ich jung und gescheit. Aber wenn's jetzt nicht geht, ich hab direkt Angst. Sie läuft! Tatsächlich, sie läuft, Gummuckl. Und du bist der beste Kobold, den es gibt. Wem sagst du das? Oh, jetzt geht's aber mit Volldampf ans Arbeiten. Ja, schaff seit das blöde Telefon zu klingeln. Ich geh gar nicht mehr. Ist aber der ganze Hartnäckige. Herrschaftszeiten, ich bin nicht da. Also, von mir aus. Ede. Herr Ede? Ja? Es tut mir leid, wenn ich Sie so gehetzt habe, aber gerade ruft mich der Spediteur an, dass der Möbeltransport erst in 8 Tagen abgeht. Was, erst in 8 Tagen? Ja, kreiz, Birnbaum! Halt! Ich denke, du fauchst nicht mehr. Nein, also, das macht gar nichts. Es tut mir sehr leid, aber es ist wirklich nicht meine Schuld. Naja, ja, man kann es eh nicht ändern, ja. Ja, sowas gibt's. Man zappelt sich ab und ärgert sich und alles war umsonst. Aber nicht wahr, auch wenn der gute Meister Eder vor Zorn und Nervosität nicht mehr ganz gerecht war, so hat man ihn doch auch ein bisschen verstehen können. Manchmal muss man eben mit Erwachsenen nachsichtig sein. Sogar der Pumuckl hat das eingesehen. Er ist natürlich nicht ausgewandert, sondern hat seine Reiseandenken in Form von einem Wurstzipfel und einem Stück Schokolade aufgegessen. Und es hat ihm wunderbar geschmeckt.